eben Probleme mit, also ich hatte und eigentlich teilweise immer noch mit dem mit Gerichten, mit dem Amtsgericht hier in Aachen und mit der Psychiatrie und mit der Betreuungsstelle. Ich bin homosexuell, türkischer Abstammung und auch türkischer Staatsbürger. Das ging sogar so weit, dass ich mein Medizinstudium 2010 abbrechen musste, weil meine Eltern versucht haben, mich in die Psychiatrie zu bekommen, aufgrund meiner sexuellen Orientierung. Und ja, also das mal kurz überflogen. Ja, was für Gründe gibt es denn, Sie in die Psychiatrie zu bringen? Ja, wir haben versucht, also ich bin homosexuell, wie schon gesagt, und meine Eltern kommen damit nicht klar. Und sie haben mich, also sie haben alle Register gezogen und haben mich 6-mal zwangseinweisen lassen in die Psychiatrie. Und das ging dann so weit, dass ich 2010 mein Medizinstudium abbrechen musste. Ja. Ich weiß nicht, ob das in Ihr Themenbereich fällt. Die Gerichte haben das mitgemacht und auch die Betreuungsstelle hat das mitgemacht und auch die Psychiater im Alexianer Krankenhaus sind und im in der Landesklinik Düren. Muss aber irgendeinen Vorwand gegeben haben, Sie in eine Psychiatrie zu bringen. Ja, und zwar... einen anderen Vorwand. Bitte? Nochmal. Einen anderen Vorwand. Wie jetzt? Von meinen Eltern oder was? Ja, man müsste Ihnen irgendeine Krankheit nachsagen. Ja, genau. Eine paranoide Schizophrenie. Warum? Wie warum? Ja, weil ich zum Beispiel meine Eltern nicht sehen wollte. Und mein Vater hat mich besucht, zwangsweise. Ich habe dann gesagt, ich will dich nicht sehen, geh bitte. Dann hat er die Polizei gerufen und meinte dann, ich wäre eigengefährdend, ich wäre fremdgefährdend, gemeingefährlich. Dann hat sich mein Onkel mit dem Personal vom Alexianer Krankenhaus hier in Aachen, wo ich ein Tagespraktikum gemacht habe, getroffen und hat mir übel nachgeredet. Das habe ich auch alles dokumentiert. Ja, mhm. Der letzte Betreuer, den ich hatte, den hatte ich 3-4 Jahre lang und der hat dann am Ende gesagt, das mache ich nicht mehr mit, hat mir seine Unterlagen mitgegeben. Also was macht er nicht mehr mit? Ja, weil das völlig rechtswidrig war alles. Also der Betreuer wollte das korrupte Spiel nicht mitmachen? Genau. Schauen Sie, da hat einer einen Fehler gemacht am Anfang und dann hat sich das hochgestapelt. Ich kenne das. Ja, bitte? Ich kenne das. So, dass das dann dazu kam beispielsweise, dass ich im Studium zum Gericht musste und also beispielsweise wir haben montags und ich bekomme einen Brief vom Amtsgericht. Meine Mutter wäre zum Amtsgericht gegangen, hätte mich angezeigt und zwar ich wäre so krank, beispielsweise würde ich mein Gemüse zu lange waschen, ich würde zu lange duschen, etc. Und dann musste ich zum Gericht im Studium und musste während des Studiums und musste zum Protokoll geben, warum ich mein Gemüse bürste. Also jetzt mal das nur beispielhaft, ja? Ja. Jetzt mal einen kleinen Eindruck zu geben. Oder ich habe ständig hier, die haben mir ständig das Gesundheitsamt auf den Hals gehetzt. Warum? Ständig die Betreuungsstelle auf den Hals gehetzt. Die haben die kamen mir ständig mit Rettungssanitätern an. Wie oft? Ja, das ist also. Wie oft? Also mindestens 10-mal mindestens. Ja. Und dann öfter. Moment. Der ganze Prozess dauerte ging von 2003 bis 2010. So und in dieser Phase wurde ich 6-mal zwangseingewiesen, zwangstherapiert, fixiert, mit Neuroleptika behandelt, sediert. Beschimpft die ganze Zeit, denunziert, diffamiert. Das war die reinste Hölle, eine Odyssee. Also die Psychiatrie war das Schlimmste? Ja, und natürlich, dass ich mein Studium unter diesen Umständen nicht weiterführen konnte. Ja, was war denn schlimmer? Ich stehe jetzt vor den Trümmern meines Lebens so. Ich möchte wissen, was schlimmer war, Psychiatrie oder Beendigung des Studiums? Das lässt sich sich ja voneinander nicht so trennen, wirklich, weil Sie müssen sich vorstellen, als Medizinstudent in die Psychiatrie zu mit der Psychiatrie Kontakt gehabt zu haben, das ist lässt sich nicht ganz trennen. Natürlich die Psychiatrie hauptsächlich und meine Berufung war schon immer Medizin. Ich wollte nie was anderes machen. Welches Fach? Humanmedizin. Und was ist das genauer gesagt? Sie wissen nicht, was Humanmedizin ist? Man kann es doch irgendwie anders formulieren für Leute, die da mit nichts zu tun haben. Ja, Humanmedizin, das, also das Wort kenne ich. Heilkunst, bitte? Die Heilkunst halt. Also frei von Chemie? Bitte? Frei von Chemie? Wie frei von Chemie? Ja, was ist das Besondere an der Humanmedizin? Also die Humanmedizin ist nicht frei von der Chemie. Das ganz im Gegenteil, die Chemie spielt da eine enorme Rolle. Mhm. Also und Biochemie, Chemie und Physik auch. Biologie, auch Soziologie auch, immer mehr Psychologie. Aber haben Sie noch nie was von Medizin gehört oder was? Humanmedizin, ich wollte dieses besondere Fach mal erklärt haben in einem Satz. Welche Leute kommen denn zu einem Arzt, der Humanmedizin betreibt? Humanmedizin, human heißt einfach Mensch. Ja, weiß ich ja. So, und Medizin ist die Heilkunst. So, und das ist im Grunde das, der Oberbegriff, unter dem man, die Heilkunst beschreibt, ja. Es gibt die Veterinärmedizin und die Humanmedizin. Dann ist die Humanmedizin natürlich noch in unterschiedliche Disziplinen unterteilt. Ja. Aber, wie zum Beispiel die Urologen, die... Ja. Und die, wie heißen sie noch alles? Also alle Ärzte, Zahnärzte, Halsnasen, Ohrenärzte, Knochenärzte. Zahnärzte, das ist dann, also man hat im Studium, ist man... ich glaube, bis zum dritten Semester, meine ich, ist man dann zusammen eigentlich in einigen Dingen, in einigen Fächern etc. Aber das trennt sich dann später. Also es gibt die Zahnmedizin und die Humanmedizin und dann gibt es noch die Veterinärmedizin, also für Tiere. Ach so, und also Neurologen zählen wieder in die Humanmedizin? Klar, logisch. Ach so. Ja, ich hatte schon angenommen, das wäre ein ganz untergeordnetes Fach, ich weiß es ja nicht. Humanmedizin ist die Medizin, die sich eigentlich hauptsächlich mit dem Menschen beschäftigt, außer wenn es um Zähne geht. Ja, genau. Das ist, da fallen alle Fachbereiche, also alle Disziplinen fallen da runter. Also, Allgemeinarzt? Ja, auch. Das ist dann auch, das gehört auch zur Humanmedizin. Mhm. Allgemeinmedizin, innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie. Ja, aber Psychiatrie gehört da ja nicht rein. Bitte? Psychiatrie gehört da ja nicht mehr rein. Nach meinem Kenntnisstand schon. Ja, ich kenne keinen Menschen, der mir dargelegt hat, dass die Psychiatrie wirklich eine Medizin ist, die den Menschen hilft. Richtig. Aber rechtlich, das, was richtig ist und das, was Sachlage ist, ist hier was anderes. Ja, man könnte sie als Trojaner bezeichnen. Ja, klar, aber... Sie waren ja selbst dort. Hat man Ihnen geholfen in der Psychiatrie? Nein, die haben mein Leben zerstört. Eben. Aber ich möchte... Ich wollte jetzt hier auch keine philosophische Diskussion führen oder Gespräch führen, sondern es ging mir primär darum, ob Sie mir da rein recherchetechnisch und auch rein von Ihrem Potenzial her als Journalist helfen können. Denn ich habe ich habe für Hilfe bei den Psychiatriepaten gesucht und die sind irgendwie kastriert oder nicht kastriert, sondern betäubt hier in Aachen. Die sind also indirekt hospitalisiert teilweise. Wer ist das? Psychiatriepaten? Ja, in Aachen. Kennen Sie die Psychiatriepaten? Kenne ich nicht. Wer ist das? Das ist eine Organisation, da sind Menschen, die in Kontakt mit der Psychiatrie kamen. Ja. Oder Angehörige hatten, die Kontakt mit der Psychiatrie hatten. Ja. Und die haben sich ja organisiert und hatten, und um halt ein Gegengewicht zu schaffen gegen die Psychiatrie. Das war gut so. Ja, Moment, nee, die ersten paar Jahre soll es ganz gut gewesen sein. Ich habe recherchiert und mittlerweile sind die, betäubt oder die Luft ist raus. Ja? Da sitzen mittlerweile Leute, die selbst dort hospitalisiert sind und ihren Deal mit der Psychiatrie gemacht haben. Ach so. Ja, und da ist irgendwie diese Kraft raus. Und dadurch, dass ich saß da und wollte eigentlich jemanden finden, der mir meine Vorsorgevollmacht unterschreibt. Sie können sich ja vorstellen, dass ich aufgrund dieser Geschehnisse völlig isoliert bin und nicht mal jemanden habe, den ich in meine Vorsorgevollmacht eintragen kann. Und so habe ich dann gedacht, baust mal ein bisschen Kontakt auf zu diesen Leuten, vielleicht findest du dort jemanden. Ja, ich kann den Leuten vermitteln. Ja, ist ja mal eine Vertrauenssache, wenn man da nehmen kann, das braucht dann Zeit, dass man sich kennenlernt. Und das muss dann jemand sein, der wirklich selbstständig denken kann und auch sich nicht da einlullen lässt von einem Professor Doktor oder von einem Juristen oder von einer von einem Betreuer oder so. Haben Sie einen verlässlichen Rechtsanwalt? Nein, kann ich mir nicht leisten. Und ich habe zwar mal versucht, einen anzusprechen, war auch bei ihm im Büro, hat ihm die gesamte Sache geschildert und er hat mir den Vorschlag gemacht, dass er eine Verfügung erwirken könnte auf Unterlassung gegenüber meinen Eltern. Ja, richtig. Nach dem Gewaltschutzgesetz Paragraph 1. Ja, und meinen Anverwandten. Dieser Druck kam ja nicht nur von meinen Eltern, sondern auch von den Brüdern meiner Mutter und auch von meinen Schwestern. So, und das wollte ich dann eigentlich erst schon, bloß der hat glaube ich, da ein, zwei Briefe hingeschrieben oder so und dann kamen Drohungen, also seit meiner Familie, ja, und Bedrohungen, Belästigungen, Nötigung, Erpressung und dann habe ich das zurückgezogen aus Angst, weil ich alleine bin und niemandem trauen kann. Die Leute wollen sich sowas auch nicht anhören, weil normalerweise, also wenn ich beispielsweise, ich hatte früher Freunde, die haben sich dann zurückgezogen, weil es doch zu dick ist und auch zu deprimierend und frustrierend auch ist alles, sodass die Leute dann irgendwann das Interesse eigentlich gar nicht haben, weil es doch erschöpfend auch ist. Ja. Ich weiß nicht, Sie sind Journalist, oder? Ja, ich habe auch sehr viele Fälle aufgedeckt auf der Internetseite kriminalstaat.de. Ja. Kennen Sie die Webseite? Nee, ich kann aber nachher mal schauen. Da sind viele Fälle dieser Art. Ja, also ich sehe meinen Schutz mittlerweile eigentlich nur noch in der Öffentlichkeit und mein Vertrauen in den Rechtsstaat Deutschland ist komplett erloschen. Ja. Und auch mein Vertrauen in die Medizin wurde extrem korrumpiert. Ich habe, was ich da alles erlebt habe, ich habe auch mal ein paar Leute kennengelernt, die auch Krisensituationen in ihrem Leben hatten und an der Psychiatrie vorbeigekommen sind. Das Glück hatten, nicht von der Psychiatrie erwischt zu werden. Ja, da war beispielsweise einer, der wurde missbraucht als Kind von den Eltern und sehr attraktiv und hat mit 20 hat er einen Nervenzusammenbruch gehabt und ist dann bei einem Freund untergekommen und der Prozess hat ungefähr einen Monat, zwei gedauert, diese Erinnerung, weil es ist in der Medizin auch bekannt, dass bei Kindern, wenn sie ganz schlimme Sachen erleben, dass die das vergessen einfach im Bewusstsein, einfach um sich zu schützen, um überhaupt noch funktionieren zu können, vergessen die Kinder das. Was nicht heißt, dass es weg ist. Es kommt dann später, wenn die Potenziale zur Verarbeitung da sind, erinnern sich die Leute dann. So, und das ist dann natürlich ein Schock, wenn jemand sich mit 20 an etwas erinnert, was mit 5 geschehen ist, was mit 7, 8 geschehen ist, dann tritt zum einen ein Kommunikationsdefekt zutage. Das heißt, die können es gar nicht vermitteln in ihre Umwelt, weil das auf einmal kommt. Ja? Das ist dann meistens eine Woche bis zu einen Tag bis eine Woche. Und so schnell mit diesen Erinnerungen umzugehen, ist nicht einfach. Nun hat er das Glück gehabt, in dieser Phase nicht in die Mühlen der Psychiatrie zu geraten und hat sich komplett erholt, hat eine Familie, ist im Berufsleben. Ja? Und andererseits habe ich Hunderte von Menschen kennengelernt in der Psychiatrie, die dieses Glück nicht hatten. Ja? Und Sie können sich ja vorstellen, dass bei dem, was meine Eltern mit mir alles angestellt haben, dass die Frage ist, nimmt man ein Opfer und macht das mundtot oder stellt man sich hin und klagt die Untaten von 10, 15 Menschen an? Da macht sich unser Rechtssystem einfach und die Psychiatrie auch einfach und sagt, dann nehmen wir den einen und machen den mundtot. Im Grunde ist die Psychiatrie der Handlanger für Rechtsdefekte. Mhm. So, und so sehe ich es mittlerweile. Das jetzt mal genug zu Mathematik und zur Philosophie. Mein Problem persönlich ist einfach, dass ich Schutz brauche, einfach durch die Öffentlichkeit, durch Transparenz. Ja, das ist machbar. Ja, und aber können Sie denn dieses Bundesland verlassen? bitte? Dass Sie dieses Bundesland verlassen können? Ja, Oder ich diesen denke schon, Umkreis, klar. sagen wir mal. Ich bin türkischer Staatsbürger. Türkischer Staatsbürger, bin ich in Deutschland geboren und aufgewachsen. Aachen gehört zu Nordrhein-Westfalen? Ja, genau, ist Knapp noch, ganz knapp. die westlichste Stadt, ja. Also, Sie sind aus, aber sind Sie aus welchem Bundesland? Bielefeld. Bitte? Bielefeld. Oh, da bin ich geboren, in Bielefeld. Aha. Da wurde ich geboren. Meine Eltern sind wohl weggezogen, als ich ein Jahr alt war. Das ist ja ein Zufall. Ich habe Ihren Namen anfangs nicht verstanden. Also nicht. Pohlmann. Bitte? Pohlmann. Pohlmann, ja. Okay. So am Telefon lässt sich das alles nur schwer darstellen. Ich weiß nicht, was jetzt in Ihren Fachbereich fällt. Zum Beispiel, das Problem war, ich meine 2000, Moment, 2004, ich war gerade mir die, ich, ich, war grad, ich hatte gerade Zahnseide in den Zähnen, dann klingelt es. Ich habe versucht, die Zahnseide rauszunehmen, dann ist mir abgerissen, hatte ich die Zahnseide teilweise in den Zahn so, in den Zahnzwischenräumen, habe ich aufgedrückt und dann kommt eine Dame hoch, recht attraktiv, ja, mit wunderschönen grünen Augen und meint zu mir, ja, und meine Schwester zusammen. Meint dann zu mir, Herr Aray, ich bin die Frau so und so, Ärztin beim Gesundheitsamt und Ihre Schwester, Ihre Familie hat mich kontaktiert, weil sie aggressiv sind und eigengefährdend sein sollen. So. Dann Weil sie was sollen? ich sei eigengefährdend, Eigengefährdend. nein, eigengefährdet, gefährdet Ja. und fremdgefährdend. Ach so. So. Und ja, da meinte ich, ja gut, dann kommen Sie kurz rein. Und dann wollte meine Schwester in ihren Stiefeln, Stöckelstiefeln, wollte dann auch noch mit ihrer Tasche so wie ein Panzer, wollte dann auch in die Wohnung. Meinte ich so, nein, sie hat bei mir Hausverbot. Und dieses Recht habe ich als Individuum. Ich möchte sie nicht sehen, das ist meine individuelle Entscheidung. Ja, dieses Recht habe ich nun mal. Und im Grunde ist es ein Naturrecht des Menschen. Und sie kommt mir nicht in die Wohnung. Und wenn Sie das als Eigengefährdung oder als Fremdgefährdung interpretieren, dann stimmt mit Ihnen etwas nicht. Ja, dann meint sie, nein, dazu haben Sie das Recht. So, dann habe ich ihr gesagt, so, ich erkläre jetzt zum 10. Mal, dass ich dich nicht mehr sehen will. Ich will mit dir keinen Kontakt haben. Und dann meint sie, sehen Sie, der ist krank und so. Und dann meinte ich, wenn du das nicht hinterlässt, dann geh ich zur Polizei und werde dich anzeigen. Ja? Und die Dame kommt rein und fragt mich, wissen Sie, wie spät es ist? Oder nein, wissen Sie, was für ein Datum wir haben? Da meinte ich so, möchten Sie mich veräppeln? Sie kommen hier rein, wollen überprüfen, erwarten von mir, dass ich meine Gesundheit beweise, ja? Und fragen mich, was für ein Datum wir haben. Jedenfalls musste ich dann an diesem Tag dann der Frau beweisen, dass ich nicht geistgestört bin. So, und solche Geschehnisse hatte ich. Ist ja nicht nur so, dass es 6 Mal sogar dazu geführt hat, dass ich zwangseingewiesen wurde, sondern Sie müssen sich ja vorstellen, dass sein Leben unter diesen Umständen ja gar nicht mehr normal möglich ist, weil sie energetisch aufgepowert sind einfach. Ich habe permanent Angst, dass hier klingelt und dass hier Leute, Polizisten ankommen oder Rettungssanitäter, jemand vom Gesundheitsamt, von der Betreuungsstelle, vom Gericht, um zu überprüfen, ob ich gesund bin. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ist ein Geistgestörte. Unter diesen Umständen zu leben, geschweige denn ein Medizinstudium, Medizin zu studieren, ist fast unmöglich. Also ist eigentlich unmöglich, ja. Weil sie energetisch einfach gar nicht mehr damit klarkommen. Ich hab Angst, hinzukommen, noch wirklich Bedrohung, Nötigung, Erpressung und auch Gewaltandrohung von meiner Familie. Und das wurde alles einfach aufgrund dieser Fehldiagnose von 2003, wurde das die ganze Zeit mitgetragen von der Psychiatrie. Und im Endeffekt war es dann sogar so, dass ich vom Arbeitsamt da sollte überprüft werden, ob ich überhaupt arbeitsfähig bin. So, haben die mich ausgerechnet ins Alexander Krankenhaus geschickt. Da wäre ein Dienst, der dieses Gutachten für die AGE erstellt. So, dann sitze ich da und dann kommt eine Dame rein und meint dann zu mir unter vier Augen, meint dann zu mir, Herr Harey, Sie haben recht. Das Problem ist, da hängen jetzt mittlerweile so viele Leute mit dran, an diesem Strang, die Scheiße gebaut haben. Und was möchten Sie? Möchten Sie eine Wiedergutmachung? Finanziell hat man, ich meinte, nein, ich möchte nur keine Angst mehr haben, ich möchte keine Angst mehr haben müssen, dass bei mir an der Tür klingelt und jemand mich mitnimmt, weil ich nicht rasiert bin. Ja, beispielsweise, die passt meine Nase nicht und ich werde zwangseingewiesen. Es ist in Aachen teilweise sogar so, dass in diesem Alexianer Krankenhaus, jedenfalls war es bis 2006 so, dass, dass in den Sommermonaten, da hat keiner, kein Privatpatient, hat keinen Bock, freiwillig in die Psychiatrie zu gehen. Ja, oder die haben im Sommer haben die erhebliche Probleme gehabt, um die Bettenauslastung herzustellen. Das ging dann sogar, das ging dann sogar so weit, dass die im Sommer dann die Nutten, Drogenabhängigen und die Rechtlosen, die bereits schon mal entmündigt worden sind, einfach eingesammelt haben, um über die Sommermonate zu kommen. Mhm. Wie eingesammelt? Bitte? Wie eingesammelt? Ja, einfach nur ganz gleich, ob die Leute wollten oder nicht, ob eine medizinische Indikation für eine stationäre Behandlung vorliegt oder nicht, oder eine objektivierbares Argument, um die Leute zu, ja, die Grundrechte auszuhebeln, Aufenthaltsbestimmungsrecht, freie Arztauswahl, Therapie aufzuzwingen und einfach nur um durch die Sommermonate zu kommen. Sie können sich ja vorstellen, dass die Hausfrau XY privat versichert mit ihrem Mann wenig sehr unwahrscheinlich ist, dass sie Bock drauf hat, mitten im Juli freiwillig wegen ihrer Depression in die Psychiatrie zu gehen. Sehen Sie, was ich meine? Oder wegen ihrem Burnout? Ja. So, deshalb haben die halt in den Sommermonaten früher ewig Probleme gehabt. Das haben die mittlerweile umkonfiguriert. Jetzt schänden sie alte Leute. Ja, die haben dort jetzt, die haben die Hälfte, das wurde auch hier in Aachen diskutiert und ich war nicht auf den Mund gefallen. Ich habe im Medizinstudium auch erheblich, auch ich bin in die Offensive gegangen. Wer hat das diskutiert? Bitte? Wer hat das diskutiert? Ja, nicht diskutiert, die haben einfach so viel Scheiße gebaut. Sie hatten eben gesagt, das wurde in Aachen diskutiert. Ja, einfach so kulturell, ja, so also in der Stehkneipe oder im Theater oder in meinem Fall, also was ich jetzt mitbekommen habe, war, dass ich beispielsweise im Studium gefragt wurde, wie hast du das in der Psychiatrie erlebt und so, und da meinte ich ja, also für mich, die Psychiatrie hat überhaupt nichts mit der Medizin zu tun, da bin ich gleicher Meinung wie Sie, ja, die Psychiatrie ist eine totalitäre Einrichtung, fertig. Ja, einfach um Menschen loszuwerden. Man macht Experimente dort. Man macht Experimente mit Chemikalien. Und die Experimente werden an die Hersteller verkauft. Ja, das ist mal eine Sache. Und zum anderen, inhaltlich geht es aber auch darum, dass es Menschen gibt, die wirklich solche schrecklichen Dinge erlebt haben, dass einfach die Kapazitäten sozial, juristisch und auch wirtschaftlich fehlen, politisch fehlen, um das aufzuklären. Ja, und deshalb ist es relativ bequem, diese Menschen einfach in der Psychiatrie mundtot zu machen oder loszuwerden. So, mein Vater und meine Mutter, die sehen es auch so, weil die haben einfach auch Angst teilweise. Weil bei dem, was sie alles getan haben, da ist die kommt in die Psychiatrie recht und wenn ich dieses Stigma der Schizophrenie bekomme und auch das effektiv, das habe ich ja mal, ich war in einem Streitgespräch mit dem leitenden Psychiater des Klinikums Aachen. Des Universitätsklinikums Aachen in einer Vorlesung und da meinte ich, schau, Diagnose, ja, die Diagnose dient ja dazu, dass man Kapital kanalisiert, kommunikationsfähig wird und einen erstmal Luft holen kann von der Differenzierung, so, und er meinte zu mir, ja, das ist richtig grundsätzlich und da meinte ich, gut, hat die Diagnose Schizophrenie, hat die Diagnose manisch-depressiv diese Funktion denn tatsächlich noch? Denn Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie die Diagnose Schizophrenie weg haben, dann sind Sie erstmal, da ist Ihre Kommunikation absolut wirkungslos. Sie können sagen, was Sie wollen. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Und das in der Psychiatrie, die sich ja hauptsächlich vorrangig um Geisteskrankheiten kümmert. So, und da meinte er, ja. Ja, um die Erschaffung. Bitte? Um die Erschaffung. Ja, Moment. Es gibt schon schon, aber das sind 5 bis 10%, wo das dann wirklich, angebracht ist. Über 90%, da geht es wirklich um diese sozialen und Rechtsdefekte. Ja? Und dann meinte zu mir, ja, dafür könnte die Psychiatrie ja nichts. Ich meinte, doch, sie machen die bei einer unterstützen. Ist ja völlig unlogisch. Unterstützen, ne? Gerade bei einer Geisteskrankheit die Kommunikationswirkung dieser Individuen im Grunde zu versiegeln. Ja? Das ist ja völlig, das ist ja, als wenn ein Chirurg eine Wunde näht und dann eine Stunde später diese Wunde wieder aufreißt. Ja, oder die Wunde immer wieder, die Wunde heilt zu und der Chirurg reißt die Wunde mal wieder auf. Das ist bildlich verglichen von diesem Muster, ist ja gleich. Und da meinte ich, da können Sie mir nicht erzählen, dass das ärztlich oder medizinisch sei. Und da meinte er, nein, Moment, dafür können die Psychiater ja nichts, dass die psychiatrischen Diagnosen gesellschaftlich geächtet sind und auch ein Stigma bedeuten, dafür könnte die Psychiatrie nichts. Da meinte ich, doch, dafür kann die Psychiatrie schon was. Denn es geht um Geisteskrankheiten beim Menschen. Das ist genauso, als wenn Sie einen Löwen praktisch mit einer Mähne, einen Löwen zu einem Barbier bringen zwangsweise. Oder wenn Sie einem Wal das Fett absaugen. Ja? Das ist jetzt wieder mit einem Bild verglichen, mit einem Vergleich, kommt es ja oft auf das Gleiche hinaus. So, und er war schon ein bisschen sprachlos und meinte, ja, hin und her, pipapo, ist mir aufgewichen. Denn, wie schon gesagt, die Funktion der Diagnose ist nicht mehr gegeben. Ganz einfach. Die psychiatrischen Diagnosen haben überhaupt keine ärztliche und medizinische Argumentation mehr. Sie haben sich völlig aus dieser Funktion entfernt und sind zweckentfremdet. Es ist im Grunde wie ein Siegel, wie eben schon gesagt, um Menschen mundtot zu machen oder loszuwerden. Ein Etikett. Ja, nicht Namen, Etikett. Das ist ein bisschen harmlos formuliert, weil Sie müssen sich ja vorstellen, wenn ein 20-jähriger Mann dem geht es eigentlich ganz gut, ja, und dann erinnert er sich plötzlich an die Schandtaten seiner Eltern an ihm und dann möchte das diskutieren und ist da in einer Sprachinkompetenz. Sie müssen sich ja vorstellen, Sie haben das die ganze Zeit verdrängt und mit 20 öffnet sich diese Erfahrung oder der Zugang zu diesen Erfahrungen ist plötzlich da. Da sind Sie erstmal mit sprachlich komplett überfordert. Und auch Sie fallen auch vom Glauben ab. Ich habe Menschen erlebt, die es so unglaublich war, im Grunde, dass sie dann da Aliens hinein interpretiert haben oder irgendwas aus der Mythologie, der Theologie. Ja, zum Beispiel habe ich einen kennengelernt, der konnte damit nicht umgehen, sodass er hätte sich für Jesus gehalten. Ja, weil so viel Leid, im Grunde, das hat er dann später gesagt, so viel Leid konnte nur jemand wie Jesus erleiden, was ich erlitten habe. Ja, so diese innere Logik. Er brauchte eine Erklärung. Bitte? Er brauchte eine Erklärung. Der hielt sich wohl für eine Inkarnation von Jesus Christus, also von Jesus von Nazareth, ja. Weil so viel Leid, wie er ertragen musste, wie an ihm begangen wurde, Untaten, die an ihm begangen wurden, konnte nur eine Reinkarnation von Jesus von Nazareth geschehen. So, deshalb hat er sich dann dummerweise vor einen Psychiater gestellt und hat sich dann für Jesus von Nazareth erklärt. Dass dieser Psychiater als Wissenschaftler sich mal fragen muss, Moment, woher kommt diese Sprachinkompetenz, diese Definitionsinkompetenz denn? Einfach darum, weil dieses Aufkommen an diesen Untaten so hoch ist, dass die Kapazitäten, sprachliche Kapazitäten gesprengt sind alleine schon. Die Verarbeitung erfordert so viele Kapazitäten, dass dieser Mensch überfordert ist. So, und was macht dieser Psychiater? Der haut da die Chemiekeule rein, lässt ihn fixieren, entmündigen, legt noch ein Sprachsiegel zu allem Überfluss noch drauf. Ein was? Ein Sprachsiegel. Die psychiatrische Diagnose. Einfach, dass alles, was dieser Mensch sagt, keine Wirkung mehr hat. Aha. So, und im Endeffekt hat dieser Mensch dann, das ist ja eigentlich ein Heilprozess, der stattfindet. Nein. Bitte? Nein. Ich meine mit dem Heilprozess, dass dieser Mensch sich erinnert, ja? Ach so, ja. Also, das ist ein Heilprozess und den muss eigentlich ein Psychiater ja sogar fördern und unterstützen. Das heißt, im Grunde, aber dann würde er seinen Beruf verlieren. Ja, das mag ja alles sein, aber das wäre dann medizinisch und ärztlich auch haltbar. Das Problem ist, dass sie selbst bei den psychisch Kranken teilweise, die sind so stark hospitalisiert und psychiatrisiert, dass sie bei über 80% der Menschen hier in Aachen beispielsweise und auch in Düren, die sind einfach abhängig gemacht worden. Das heißt, die haben alles verlernt. Es gibt Leute, die können nicht mehr ihre eigene Wäsche waschen oder sich selbst waschen, weil sie von dieser Psychiatrie mit der Chemie, mit der Pharmakologie und auch mit dieser jahrelangen Beschimpfung, Denunziation, Erniedrigung, im Grunde sich völlig so daran gewöhnt haben und gar nicht mehr davon loskommen. Ja, und diesen Eindruck hatte ich zum Beispiel bei dem Psychiatriepaten auch. So, ich saß da und da meinte eine zu mir, ja, ich habe meinen Betreuer, der macht alles für mich hin und her. Da meinte ich, gut, wenn das dein Deal ist, dass der alles für dich macht, ist ja eine Sache, dass es für dich okay ist. Aber wenn das nun der Grund ist, dass man das dann auch noch anderen aufzwingt, weil die Beschäftigung brauchen, das ist doch mal nicht so in Ordnung. Meinte, ja, das zwingt doch keiner auf. Da meinte ich, nee, wo bin ich denn hier überhaupt? Bin ich hier im Alexander Krankenhaus oder bin ich hier beim Support für die Psychiatrie? Ich bin bei dem Psychiatriepaten und ich sage, ich will meine Wäsche selbst waschen und ich will meine Wohnung selbst putzen und ich will mein Geld selbst einteilen. Ja, und weil du das nicht willst und nicht kannst, heißt das nicht, dass man das mit mir auch machen darf und ich dann auch irgendwann in 10, 20 Jahren da sitze und gar nicht mehr in der Lage bin, mein Geld selbst einzuteilen oder meine Wäsche selbst zu waschen. Wissen Sie, was ich meine? So, darauf kam keine Antwort und ich habe mich dann auch zurückgezogen von diesem Psychiatriepaten, weil die, wie schon gesagt, weil diese Kraft raus ist, einfach diese Bewegung zur Wahrheit ist nicht mehr drin. Ja? Und ich habe den Nachbarn, der ist auch in der Psychiatrie, der wird betreut, ist in einer, ist in einer Ergotherapie, also nein, in einer Arbeitstherapie, ja, Ergotherapie, aber und der meint ja, so habe ich wenigstens das Arbeitsamt nicht am Hals und kriegt mein Geld. Und da kommt halt einmal im Monat eine Frau, zweimal im Monat die Betreuerin und wir machen halt ein paar Sachen zusammen, pipapo. Da meinte ich, gut, das ist dann dein Deal, er ist auch attraktiv, die Betreuerin ist zu gerne der Betreuer von ihm. Und da meinte ich, das kann alles schön gut sein, aber das heißt ja nicht, dass man das mit mir dann auch machen muss oder darf. Nur weil, wenn du jetzt weg bist oder nicht mehr bist, dieser Mensch muss ja beschäftigt werden. Wenn sie sich da dann sagt, ach, dann nehme ich den jetzt, ob will oder nicht, ja, hat ja eh die Diagnose Schizophrenie drauf, mit dem kannst du es machen. Dann, also so läuft das im Grunde. Haben Sie sich mal mit der Entstehung der Diagnosen beschäftigt? Ja, ich habe das ja erlebt. Das ging. Haben Sie sich damit beschäftigt, wie die psychiatrische Lehre entstanden ist? Wissen Sie, dass in Amerika sich die Führer dieser Berufsrichtung treffen und dort die sogenannten Krankheiten in einen Katalog hineinwählen? Wissen Sie? Und dass diese ganzen sogenannten Symptome, die man ankreuzt, bis heute nicht in irgendeiner Weise als wissenschaftlich in der richtigen Zuordnung dargelegt sind. Wissen Sie das? Und dass man diese sogenannten Tests, die man am Anfang macht, wo man erforscht, ob jemand krank ist oder nicht, nicht bei der Entlassung macht, sondern nur bei der Einweisung. Wenn dieser Test Aufschluss darüber gibt, ob jemand krank ist, müsste er auch Aufschluss darüber geben, ob jemand gesund ist. Haben Sie diesen Test immer nur einmal gemacht? Der wurde bei mir, schauen Sie, bei mir war es so, dass ich zwangseingewiesen wurde in Düren. Ja, hat man so einen Test mit Ihnen gemacht? Moment, nein, es kam die haben halt meinen Namen gelesen, Necef Aray, und dann haben die mir einen iranischen Arzt vorgesetzt, also der müsste sich ja auskennen, weil ich so einen iranisch klingenden Namen hätte, einen persisch klingenden Namen hätte, und dann habe ich gesagt, was ist das denn für eine Verarschung? Meinte ich so, ich spreche besser Deutsch wahrscheinlich besser Deutsch als der Direktor hier im Haus, und es steht so ein Perser vor mir, der mit seinem zwielichtigen Qualifikationsprofil mir angeblich besser geeignet ist, weil ich ja diesen Namen nun mal habe. So, und und das hat dann vielleicht 3 Minuten gedauert. Da meinte er, der ist krank, der bleibt hier, ich bin der Ansicht, dass er krank ist. So, dann wurde ich halt zwangseingewiesen Und 3 Tage später, das war freitags, kam dann ein Richter. So, und dann waren noch meine Eltern da. Und die haben sich dann vor den Richter gestellt und meinten so, der ist krank, der ist brutal und eigengefährdend. Ich habe Angst, dass ihm was passiert. Und er ist so dünn und dann hat er so lange Haare. Schauen Sie sich mal seine Frisur an. Ohne Witz, also solche Dinge, das habe ich öfter erlebt, ja, dass meine Frisur dann meine Krankheit bestätigt hätte. Oder ein Argument dafür war, dass ich krank bin, weil ich mir die Haare nicht, weil ich mir keine Glatze rasieren lasse. Keinen Kurzhaarschnitt. Ja, weil meine Eltern der Ansicht sind, dass ich zu lange Haare habe. Wie lange sind die? Bitte? Wie lange sind die? Also meine Frisur, da geht es mir eigentlich eher um die das praktisch ist und ich habe einfach das Geld nicht. Wie lang sind die Haare jetzt? Meine Haare, ich weiß nicht, was eine Rolle spielt, aber ich würde mal sagen, so 20, 30 Zentimeter bestimmt. Also Schulter kann man sagen, ne? Ja, bis zur Schulter, genau. Ich habe, und das ist nicht, weil ich das jetzt so toll finde oder schlecht finde, sondern es ist einfach liegt daran, dass ich keinen Bock habe, mich einmal die Woche, und die wachsen halt sehr stark, schnell, und ich habe keine Lust, und die sind auch sehr dick, meine Haare sind sehr voluminös, und da ist es sehr unpraktisch, weil ich müsste eigentlich alle 2 Wochen spätestens zum Friseur, und das sind dann jedes Mal 10 bis 20 Euro. Hinzu kommt, dass die meisten Friseure mir auf den Sack gehen, ja, die labern mir zu viel und machen ihre Arbeit auch schlecht. So ist es für mich einfach auch praktischer, die einfach schulterlang wachsen zu lassen. Und dann kürze ich sie mir halt selber. So, und damit komme ich gut klar. Und ich frisiere mich auch. Ich kämme sie regelmäßig, wasche sie regelmäßig und binde sie mir halt hinten zu, wenn es sein muss. Und manchmal trage ich sie auch offen. Und das ist ja eine persönliche Entscheidung, wie ich sie gerne haben will und hätte, ja. Ja. Gibt es denn im Moment irgendeine Bedrohung von Gerichten oder sonstigen Leuten? Ja, permanent. Ich habe, wie schon gesagt, ich lebe in permanenter Angst, dass ich wieder beweisen muss, dass ich nicht krank bin. Sie müssen sich an das Landesgesundheitsamt wenden. Das ist zuständig für korrupte Psychiater und falsche Ärzte. Und was soll ich da machen? Sie müssen dort anzeigen, dass man über sie falsch diagnostiziert hat. Das ist eine Straftat wegen der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Kein Mensch ist dadurch krank, dass ein anderer sagt, er wäre aggressiv oder sowas. Diese ganze Psychiatrie lebt doch davon, dass man etwas erfindet. Zum Großteil jedenfalls. Ich kenne noch viele solche Fälle. Viele. Meistens wird es immer so gemacht, es wird vorausgesetzt, dass jemand etwas sich einbildet oder was Falsches macht. Und dem wird nicht nachgegangen. Es wird dann einfach nur behauptet, das ist die oder jene Krankheit. Der Psychiater forscht aber nicht nach, ob derjenige, den man für krank erklärt, doch in seiner Behauptung recht hat. Mhm. Er wird nicht richtig angehört oder sonst wie. Er kann von Anfang an reden, was er will. Auch vor der Diagnose kann er reden oder schreiben, was er will. Das habe ich auch gesagt. Das habe ich Ihnen auch gerade erklärt, dass diese Sprachsiegel dann... Vorher schon. Diese, wie schon gesagt, die Medizin, die psychiatrischen Diagnosen dienen ausschließlich, die haben ihre haben überhaupt keine medizinische und ärztliche Funktion mehr. Auch keine logische. Ja, darum geht es ja auch. Medizin ist ja, es ist eine Wissenschaft und Ärztlichkeit hat eine Funktion in einer Gesellschaft und diese ist in der Psychiatrie nicht mehr gegeben. Zeigen Sie mir das Gutachten und ich kann Ihnen zeigen, wo die Fehler drin sind und ich kann den Arzt anzeigen. Das muss sein. Also ich habe sehr viele Gutachten hier liegen. Ich habe hier ungefähr 10 Kilo nur Gutachten. Mhm. Psychiatrische Gutachten. Alles der größte Quatsch. Und wie soll ich mich und welche Aussichten hat das? Also welche Aussichten habe ich da? Ja, dass die Leute erstmal wissen, dass da jemand anderes hintersteckt, der dann entsprechende Veröffentlichungen macht. Es sind auch schon Leute entlassen worden, weil ich Strafanzeigen wohl gemacht habe. Es ist gut, wenn das immer jemand anderes macht. Ja, das meine ich ja. Dass man jemand, halt, der auch in die Öffentlichkeit eine Objektivierung geht. Hallo? Ja. Deshalb rufe ich auch an, dass unter anderem, dass man halt eine Objektivierung, wenn man sich ein Phänomen nähert, einem Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven, dann ist die Fehlerquote ja auch geringer, wenn Sie dann 2 Intelligenzen haben, 2 Individuen haben, die dann, wo man, das sind halt objektiver einfach, ja. dass man ein Geschehnisse, ein Phänomen im Grunde auch beurteilen kann, objektiver beurteilen kann. Ja, darum geht es mir teilweise auch. Nun weiß ich nicht, wie das mit dem Kontakt ist, telefonisch oder treffen Sie sich oder wie läuft das? Telefonisch. Telefonisch. Gucken Sie auf die Webseite kriminalstaat.de. Dort finden Sie viele Fälle. Zum Durchlesen und zum Anhören. Und also ich muss zum Landesgesundheitsamt und dann dort. Nein, Sie können da hinschreiben, das ist die Adresse. Beim Landesgesundheitsamt dem Psychiater anzeigen wegen falscher Diagnose, das heißt wegen Ausstellung unrichtigen Gesundheitszeugnisses. Die müssen dem nachgehen. Und dann, man würde dann auch gucken, ob das wirklich so ist. Normalerweise müsste man prüfen, ob der tatsächlich Quatsch geschrieben hat. Ja. Und diese Diagnose muss wissenschaftlich sein. Es gibt auch verurteilte Psychiater, wie zum Beispiel Psychiater Holzmann. Hat wohl über 10.000 Euro bezahlen müssen in der Angelegenheit der Steuerfahnder, Schmenger und so weiter. Und praktiziert er noch, oder was? Das weiß ich nicht, aber man muss diese Leute bekämpfen. Ja, deshalb rufe ich ja auch an. Das ist auch meine Intention. Außerdem muss man die Psychiater noch bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, weil es ja eine Straftat ist und ein Betrug, wenn er ein unrichtiges Gesundheitszeugnis ausstellt. Ja. Das lässt sich aber meistens erst dann erklären, wenn man zeigt, dass fast alle diese sogenannten Gutachten immer nach diesem Schema gemacht werden. Sie sind unwissenschaftlich, wenn sie einfach erfunden sind. Man kann nicht einfach sagen, derjenige hat etwas und dann erklären wir es. Man muss sagen, wie komme ich darauf, dass jemand das oder das hat? Da muss man Beispiele benennen. Er war aggressiv an dem Datum, an dem Datum und an dem Datum. Und diese Beispiele gibt es bei Ihnen wohl nicht. Nee. Ja, eben. Im Gegenteil. Und diese sogenannte Schizophrenie, die ist irgendwo auch in diesem Katalog drin. Da muss man wahrscheinlich 5 Kreuze machen von 7 möglichen. Und 5 müssen gegeben sein. Es gibt Mindestanforderungen für die Erstellung von Gutachten. Und ich habe diese Tabelle, diese Liste von diesen Anforderungen. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann ist dieses sogenannte Gutachten wertlos. Ja, man kann einen Psychiater verklagen und der Psychiater haftet dafür. Ja, mein Problem ist aber, dass ich... 139a BGB, gucken Sie mal nach. Ja. 139a BGB. Ja, ich werde gleich mal in Ihrer Seite mir das mal anschauen. Ich habe, mein Problem ist vorrangig, dass ich, dass mein Leben ruiniert ist, ja. Ich bin jetzt Arbeits, ich beziehe Arbeitslosengeld 2 und die Leute in dieser Stadt, die wissen, die haben das leider mitbekommen. Ich habe keine Freunde mehr und ich werde gemieden und ich bin alleine, ja. Und hinzu kommt meine Ängste, dass es wieder dazu kommt, dass hier das Gesundheitsamt steht oder ein Psychiater steht oder ja, im Gesundheitsamt mit dem Psychiater oder Notfallmediziner, also Notarzt, die rufen Notarzt und schicken mir dann auf den Hals. Ich sage, was fällt Ihnen ein? Hier mitten samstags abends, ich komme einkaufen, habe die Karotten und Kartoffeln, weil ich mir eine Suppe machen will auf den Arm und da steht dann eine Notfallmedizinerin vor mir und meint, meine Mutter hätte sie angerufen. In dem Fall war es so, dass ich einen Tag vorher hat mich einer angesprochen, der Sahomo hatte halt bald von seiner Kleidung her leicht erkenntlich, dass er homosexuell ist, aber darum ging es nicht. Er wollte, er hat mich wohl gesehen, wie ich mit Rechnern rummache, mit Computern, und da meinte, wollte er, ob ich bei einem Computerproblem helfen könne. Er hätte ein Virus auf dem Rechner. Und dafür wollte er mir dann, wenn ich das Problem für ihn löse, 20, 30 Euro geben. Und dann kommt meine Mutter und meint, was unterhält sich mit dem? Schau mal, wie der aussieht. Der ist doch homosexuell. Hin und her. Und dann hat sie am nächsten Tag mir, hat sie den Krankenwagen gerufen und hat mir diese Notfallmedizinerin auf den Hals gehetzt. Und die hat dann mal alternativ manisch-depressiv diagnostiziert. Sie meinte, ich bin der Ansicht, dass sie nicht schizophren sind, sondern manisch-depressiv. So. Und dann hat sie mich indirekt gezwungen, dass ich zum Alexianer-Krankenhaus muss, um mich dort dann vorzustellen habe. Ich hätte die Wahl, entweder gehe ich freiwillig hin oder sie würde mich zwangsweise hinbringen. Ich hätte diese Wahl. So. Und dann dachte ich, ja gut, wenn sie mich jetzt direkt hier zwangsweise hinbringt, dann komme ich ja gar nicht raus. Ja? Dann bin ich halt freiwillig hin. Und dann stand da ein junger Arzt, gerade ein halbes Jahr von der Uni, in der Facharztausbildung und hat sich gar nicht getraut, dieses Urteil der Notfallmedizinerin da auch nur ansatzweise zu überprüfen tatsächlich oder zu reflektieren. Ja? Der kommt frisch von der Uni, sitzt da nachts um abends um 8, 9 Uhr und soll da praktisch diese Vermutung im Grunde der Notfallmedizinerin überprüfen. Der war dann so überfordert, dass er dann dann bei seiner Oberärztin angerufen hat zu Hause. Und ja, das war halt beim letzten Mal, das ist halt das Geschehen beim letzten Mal. Da meinte er zu mir, ja, ich denke auch, dass sie manisch-depressiv sind, aber es ist kein Anlass, sie zwangs einzuweisen. Und da dachte ich mir, wahrscheinlich haben die gerade keinen Platz, die sind voll ausgelastet. Ja, das im Grunde heißt das, geht es darum, dass die im Grunde zu viele Betten belegt haben und da schmeißen die keinen Privatversicherten raus, um mich da als gesetzlich Versicherten reinzunehmen. Hatte ich eben Glück, ja, sozusagen. Und bin an einer Aushebelung meiner Grundrechte, erneuten Torpedierung meiner Grundrechte und meiner Souveränität umgekommen, weil die Betten ausgelastet waren. Mhm. Weil ich hatte eben, Betten belegt waren. Ich muss das korrigieren, es ist 839a BGB. Einfach aufschreiben. Ja, also ich werde mir Ihre Seite ansehen. Ich dachte, dass... Brauche ich noch Ihre Telefonnummer? Bitte? Ihre Telefonnummer. Meine Telefonnummer? Moment, da muss ich kurz nachschlagen. Ich habe mich so eine Prepaid-Karte und die ist doch ziemlich länger als gewöhnlich. Haben Sie auch eine Kreditkarte? Bitte? Haben Sie eine Kreditkarte? Nee, wieso? Ich fragte gerade, weil ich nämlich da ein Problem habe. Was für ein Problem? Mit einer Internetseite. Meine Kreditkarte ist noch in der Post, nehme ich mal an, oder jedenfalls auf dem Bearbeitungsweg. Und ich muss noch zwei Webseiten bezahlen. Ach so, deswegen ja, suche also ich lebe vom Arbeitslosengeld 2. Ja, die Prepaid-Kreditkarte kann man auch mit 5 Euro schon, mit 10 Euro schon bekommen, verstehen Sie? Mhm. Kann jeder bekommen. Es gibt ja Kreditkarten, die man einfach nur mit Guthaben benutzt. Ach so, nee, dafür habe ich überhaupt keine finanziellen Kapazitäten. So. Also ich habe Existenzminimum. Wie ich, schon gesagt, ich auch. Bitte? Ich auch. Sie sind Journalist oder was sind Sie? Ja, nochmal? Aber ich bin auch geschädigt. Bitte? Ich bin auch geschädigt worden. Von der Psychiatrie oder? Auch. Hm. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 44. 44. Ja. Also ich hab einfach die finanziellen Kapazitäten. Ich hatte auch noch einen Hund, die ist im Februar gestorben. Und das hat mich damals, die Beisetzung und etc. hat mich, also die Einäscherung hat mich ja fast 500 Euro gekostet, mit den Arztkosten zusammen. Und ich habe da, natürlich würde ich rein durch, Zeit ist ja auch Geld und auch Wille, Arbeitswille, aber damit könnte ich schon dienen, dass ich aber mitarbeiten, aber großartig jetzt Kapazitäten, um finanzielle Unterstützung zu leisten, habe ich leider nicht. Kann Ihnen da jemand benennen, der in Ihrer Gegend, in Ihrer Nähe wohnt, der auch mit der Psychiatrie sehr viel Probleme hat? Vielleicht passt er auch zu Ihnen. Bitte? Ich kann Ihnen eine Person vermitteln, die bei Ihnen nicht weit weg wohnhaft ist und die auch Ärger mit der Psychiatrie hat. Wer? Muss man gerade gucken, wo das ist. So, hier. Da habe ich es ja. Haben Sie einen Stift in der Hand? Ja. 02630. Das ist aber Köln, oder? Nein, noch nicht Köln. Aber nicht weit weg von Aachen. Ja, weiter. 26560. 26560, wer ist das denn? Der heißt Wolfgang Löcher. 26560. Wolfgang Löcher? Löcher. Löcher. Und der wohnt nicht direkt in Aachen, aber hat dort mit Aachen sehr viel zu tun. Und der ist meistens so ungefähr ab 21 Uhr erreichbar. Und wie alt ist der? Auch in unserem Alter etwa. Richtig. Also ich bin 33, wenn es jemand ist, der... Könnte sein, ich weiß es nicht. Ungefähr. Und das ist der Einzige, oder... Es gibt noch einen anderen Herrn direkt aus Aachen. Aber der hat Probleme mit der Korruption. Und mit dem Vermieter. Vermute ich mal. Mal sehen, ob ich den hier finde. Ist das 0241? Ja, richtig. Ja, hier habe ich noch jemanden. Auch Probleme mit Korruption. Wenn Sie mit dem mal sprechen wollen, 5600. 5600. 9949. 9949. Der heißt Röd. Die Nummer, mit der ich Sie jetzt anrufe, das ist nicht meine. Ja? Mhm. Ich habe nämlich nur ein Handy. Und der heißt Röd. Herr Röd. R-Ö-T-H oder was? Ja. Und wie alt ist der? Der ist vielleicht 60, vermute ich mal. Ich kenne ihn auch nur von einigen Telefonaten her. Und da darf ich einfach so anrufen, oder wie läuft das? Also man sollte sich in Aachen einmal organisieren, meine ich damit. Und ich habe auch noch jemand aus dem Raum Aachen. Mal sehen. Also jemand meiner Altersgruppe oder etwas jünger? Ich weiß es nicht, aber das Alter hat in solchen Dingen nicht zu zählen. Oh doch, also weil dieses Problembild ist ja halt auch ein anderes, ja? Also es geht um Korruption im Allgemeinen, da darf man nicht so wählerisch sein, sonst kann man sein Ziel nicht durchsetzen. Die Korruption ist sehr, sehr umfangreich und ich kümmere mich ja nicht um irgendwelche Fälle, sondern um alle Fälle, die mit Korruption zu tun haben. Ja. Und der Herr Löcher kennt auch noch, hat noch die Nummer von jemand anderes. Die Nummer steht hier aber jetzt gerade im Moment nicht direkt vor mir. Die müsste ich sonst genauer raussuchen. Dieser Dritte war wer? Da ist noch jemand in Aachen, aber da habe ich jetzt die Nummer nicht direkt vor mir. Das ist dann der mit dem, der Löcher halt. L-E, oder? Einer heißt Löcher. L-Ö. Ach so, Löcher. Ja. Wolfgang Löcher, oder was? Genau. Ja. Und der andere heißt Röd. Also der Löcher, der könnte vielleicht so ungefähr in dem Alter sein, ich weiß nicht. Aber er war ja auch in der Psychiatrie und hat schlimme Dinge hinter sich. Ihre Seite hieß wie? Kriminal? Ja, kriminalstaat.de. Zusammengeschrieben? Ja, sicher. Mit Doppel-A. Ja, klar. Kriminalstaat. De. Ich habe sehr viele Psychiatriefälle auf der Webseite. Viele. Ganz schlimme Sachen. Haben Sie auch mitbekommen, wenn Leute dort gestorben sind? Nein. Ja, ich habe Ihre Seite gefunden. Psychiatrie, Kinderklau, Raubmord, Korruption und Tod. Ja. Das ist genau der richtige Wortschatz. Ja. Es gibt ja sehr viele Themen. Haben Sie denn Erfahrung mit der Psychiatrie in Aachen? Nein, aber es könnte sein, dass der Herr Löcher dort Erfahrung hat. Das müsste wohl in seinem Umfang ungefähr gewesen sein. Aachen. Bin mir nicht sicher, aber er hat dort in Aachen jedenfalls einiges erlebt. Also ich kann Ihnen meine E-Mail-Adresse schon mal geben. Dann können Sie mal schauen. Die Telefonnummer finde ich jetzt im Augenblick nicht. Ich habe das Telefon jetzt auch nicht hier. Die Nummer, mit der ich jetzt hier anrufe, das ist nicht meine Nummer. Das ist ein Telefon von einem Freund. Und also von Nachbarn. Der hat wohl Flatrate auf Festnetz. Und deshalb rufe ich halt darüber an, weil das dann billiger ist. Ja. Ich habe nämlich nur eine Prepaid-Karte und dann müsste ich Geld zahlen für jede Minute. Und der zahlt halt einen Pauschalpreis einmal im Monat, wenn ich auf Festnetz anrufe. Deshalb habe ich mein Telefon von ihm kurz geliehen. Haben Sie was zu schreiben? Ich habe jetzt hier die Nummer von dem Herrn. Von welchem? Aus dem Raum Aachen. Ja. Müsste ich doch eigentlich. Ich muss mal gerade gucken, ob es die hier ist. Kurt Kunz Immobilien. Ich habe hier 06747. Ist das Raum Aachen? 747. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Wenn das Raum Aachen ist, müsste es da hier sein. Und weiter? Dann 95 Ja. 2966. 2966. Und der hat Probleme mit einer Firma namens Kurt Kunz Immobilien. Und wie heißt der Herr jetzt? Oder irre ich mich gerade? Kurt Kunz Millionenfirma Insolvenz. Ich bin mir nicht sicher, ich habe da hier keinen genauen Eintrag. Vielleicht war es auch die falsche Nummer. Ja, das ist kein Thema. Ich würde sie aber hier eigentlich wiederfinden müssen. Oder. Was hatten Sie für Probleme mit der Psychiatrie? Ja, mich haben Psychiater für wahnhaft erklärt, weil ich Straftaten aufgedeckt habe. Ja, und eine Erpressung wäre angeblich eine Verarschung gewesen. Mir wurde per Telefon angedroht, dass eventuell mir ein Kopfschuss bevorsteht und ich sollte einen Koffer Geld auf dem Parkplatz abstellen, auffällig rückwärts gehen, dreimal Lichthupe machen und schnell abfahren. Der Psychiater wollte einfach verhindern, dass herauskommt, dass die Polizei Bielefeld mit unter den Tätern ist. Ja, ich glaube, ich vermute, dass solche Aktionen geschehen manchmal, um ihre Glaubwürdigkeit zu torpedieren. Weil wenn sie das erzählen, dann glaubt ihnen das. Dann, wenn jetzt ein Fremder, ja, wenn sie mit einem Fremden mit so einer Geschichte kommen, der denkt dann, der hat sie nicht mehr alle oder so, der ist schon krank, psychisch krank. Und deshalb wird so eine Situation hergestellt, damit sie bloß sowas erzählen, um ihre Glaubwürdigkeit dabei zu verlieren. Verstehen Sie mich? So, und ich glaube Ihnen das sogar, wenn Sie mir das erzählen. Hört sich ja schon Ich ziemlich kann es ja beweisen, ich habe es ja sogar aufgenommen, auf CD gebrannt und die Polizei hat die Datenträger dann wieder vernichtet. Und andere Datenträger wurden gar nicht ausgewertet und so weiter. Das machen halt auch gerne, ich hab auch Kommilitonen gehabt, die sowas gemacht haben, um einfach die Glaubwürdigkeit einer Person zu korrumpieren. Wissen Sie, was ich meine? Weil wie du nochmal, wenn Sie nämlich jetzt sowas erzählen, gegenüber einem Fremden, der mit der Sache erstmal darüber nicht informiert ist, dann erleiden Sie einen Glaubensdefekt. Ja? So. Und deshalb machen solche Leute sowas. Ja? Weil wenn sie zum Beispiel zur Polizei gehen, sowas erzählen, dann denken die, der ist so bestimmt gestört, was Einbildung, halluziniert etc., weil es so unglaubwürdig Ich klingt. habe das schriftlich von der Polizei, dass sie mir bestätigt hat, ich habe Platzverweis bekommen, als man mein Lager ausgeplündert hat. Das bezeichnete man als ganz normale Räumung. Ich habe schriftlich, dass die Polizei protokolliert hat, ich sollte einen Koffer voll Geld auf dem Parkplatz abstellen. Bloß die übrigen Telefonate mit den Morddrohungen, die haben die fleißig kaputt gemacht. Aber ich habe natürlich neue eingereicht, aber das hat sie anschließend nicht mehr interessiert. Die wissen ganz genau, dass sie Verbrecher sind. Ja, und das waren Psychiater, oder? Man hat da ein Gerichtsverfahren vorbereitet, in dem man im Gerichtsverfahren dann nur so 6 Titel von einer CD abgespielt hat, aber natürlich nicht die Morddrohung. Und der Psychiater kann hinterher sagen, pö, die haben mich doch in die Irre geführt. Ich durfte annehmen, dass das ein Spaß ist. Also er hat da hätte seine Ausrede, weil die Richterin nach dem Titel Nummer 6 auf Stopp gedrückt hat. Und das waren nur diese etwas komisch klingenden Zahlungsaufforderungen. Man wollte mich wegen Verleumdung und solche Dinge da bestrafen. Ich hatte einen Verbrecher als Strafverteidiger. Also einen korrupten Rechtsanwalt. Ich kannte dieses Scheißarsch bisher noch nicht. Ja gut, ich werde mir mal ausführlichere Seite geben und dann können Sie mir meine E-Mail-Adresse notieren, damit wir Kontakt halten können. Wollen Sie die notieren? Einfacher, wenn Sie meine anschreiben. Denn dann kann ich darauf antworten. Ja, okay, dann. Die E-Mail-Adresse ist auf der Webseite kriminalstadt.de unten drunter. udo-pohlmann@t-online.de. Ja, schaue ich mir nachher mal an. Und wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Schnell gesagt. njfarai@hotmail.de. Buchstabieren? Nordpol, Emil Cäsar, Emil Friedrich. Ja. Anton Richard, Anton Y. Ja. @hotmail.de. Ja. Ja. Telefonisch jetzt nicht erreichbar? Nee, wie schon gesagt, die Nummer, mit der ich jetzt anrufe, das ist, also das Telefon, das ist der Anschluss, über den ich jetzt anrufe, ist nicht meins. Ich habe keinen Festnetzanschluss, weil ich mir das nicht leisten kann. Und ich habe nur ein altes Handy mit einer Prepaid-Karte drin, von mit Medion Mobile, also vom Aldi. Und da ist halt mal auch relativ, ist zwar recht günstig, aber trotzdem kostet es halt Geld. Wir sprechen jetzt auch schon einen Moment. 1 Stunde und 18 Sekunden etwa. Bitte? Über eine Stunde. Ja, richtig. Wir sprechen ja auch schon relativ lange miteinander. Und das wäre dann, wär dann zu teuer einfach, das über Prepaid-Handy anzurufen. Deshalb habe ich, hole ich mir, aber wenn ich auf Festnetz anrufe, hole ich mir das Telefon vom Nachbarn. Das erlaubt er mir dann auch, netterweise, weil er meine Umstände, also meine finanzielle Lage kennt. Ja, und ansonsten über E-Mail bin ich halt erreichbar. Ja. Ja. Das geht. Ich darf bei ihm auch das Internet mit benutzen. Da kann ich, das frage ich dann halt alle 2 Tage mal ab und dann kann ich auch antworten direkt. Ja. Ich werde auch später meine, ich werde nachher, ich kann dann per E-Mail auch meine Handynummer mal zuschicken. Also eine Kreditkarte habe ich nicht und da bin ich auch ein bisschen kritisch. Selbst wenn ich eine hätte, würde ich, ich habe wohl keine, aber dann einfach Leuten dann die Kreditkarte zu geben. Nee, ich bräuchte keine. Ich würde ganz einfach der Person meine Kontaktdaten geben. Zum Einloggen und die Person kann das dann vornehmen. Ich würde das dann bezahlen und dann kann die Person natürlich nach 2 Wochen die Daten wieder löschen. So wäre es gewesen. Ich brauch also keine Daten dafür. Ne? Ich habe nur Sorge, dass die bei mir vielleicht zu spät ankommt und dann meine Webseite wieder runtergeschaltet wird. Ja, das verstehe ich. Deswegen hatte ich mal gefragt, weil sie eben von so einer Karte sprachen. Ja, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen über ihre Seite und muss mir erstmal anschauen. Großartig viel Kapazitäten habe ich nicht, also ich bin wirklich hier beim Existenzminimum, habe auch nichts, kann auch nichts zur Seite legen, weil ich habe gerade mal 364 oder 63 Euro und davon geht dann halt alles ab, ja, Strom. Gucken Sie sich mal die Webseite an. Ja. Und ich muss in der Küche noch was essen. Ja gut, okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen ja. Tag und danke für das Gespräch. Ja gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.